Ein für alle Mal aber wird der Arier von den Beweglichen das Psychagogische insoferne zu lernen haben, als eben der Staat die Menschen fassenden Geistes dazu bewegen lernt, zwar nicht sich von einer unsichtbaren Oberschichte, die sich alle Staatsautorität usurpierte, ausplündern zu lassen, wohl aber, was sie an fassenden Kräften besitzen, im eigenen Interesse und also letztlich doch im Interesse der Gesamtheit fassender Art und Anlage zu betätigen. Und ebenso wie das Gesamtjudentum an einem tüchtigen Spekulanten, der sich vom Hausierer zum Weltbankmann emporgeschwindelt hat, seine Freude hat und alles daran setzt, dieser seiner Begabung zu vollem Siege zu verhelfen, ebenso wird der bewusste arische Staat dafür zu sorgen haben, dass, wo immer sich redliche, fassende Geisteskräfte unter seinen Mitbürgern regen, diese hochkommen und liebreich gefördert werden. Zu ungleich war bisher der Kampf zwischen den von ihrer Gesamtheit geförderten Beweglichen und den von ihrer Gesamtheit nicht nur nicht geförderten, sondern lieblos preisgegebenen, ja sogar befehdeten und gestörten Ariern. Wer dies nicht einsieht, wer nicht sieht, dass hier nur eine völlig bewusste Einstellung auf die Züchtung und wirtschaftliche Förderung des fassenden Geistes Erlösung bringen kann, der hat mit seiner trostlosen Fassungslosigkeit vor allen Fragen, die diesem seinen, nicht mehr seinem Geiste entsprechen, nicht mehr das Recht, mit und dreinzureden und mag sich in seiner Eselsgeduld und Verblödung immerhin der Händlerherrschaft unterordnen. Wir kennen unser klares, fest umrissenes Ziel und wollen unverdrossen die Wege bahnen, die es erreichen helfen. Woher nun aber unser Staat die Mittel zu solch ungeheurer Kreditgewährung nimmt, fragt der skeptische Leser. Vergessen wir doch nicht, dass die Staatskasse dank der Aneignung sämtlicher Aktien, die die Welt bislang unsicher gemacht hatten, dank sämtlicher erster Sätze, Hypotheken und so weiter, dank der Riesenvermögenkonfiskationen die allerreichste wirtschaftliche Person geworden ist. Er, der ewige Bettler, nunmehr ist er reich und mächtig, ohne Geldwillkür, ohne Inflation, ohne Steuerquälereien, so reich, dass er, die einzige Bank besitzend, bei der der Rentner sein Erspartes, und zwar vermutlich mit 3% anlegen kann, durch diese ungeheure Kapitalsmenge über so riesige Geldvorräte verfügt, dass er leicht jedermann, der es halbwegs verdient und auch mit der Möglichkeit des Verlustes rechnend, vermutlich zu 5% wird Geld vorstrecken können. Dass der Staat als einzige wirtschaftliche Person im Zinse, der einer Steuer gleichkommt, die niemand als solche fühlen würde, da man ja bekanntlich an ganz andere Zinsen an Banken für geliehenes Geld sich gewöhnt hatte, nichts Unrechtes an sich zieht, ist wohl begreiflich genug. Wo aber wäre der arische Kaufmann, der gegen unsere Wirtschaftsordnung auch nur das Allergeringste einzuwenden hat, die ihm automatisch das bislang von den Räuberbanken zu schwersten Bedingungen geliehene Geld für die nie mehr zu überschreitende Summe von 5% zur Verfügung stellte? Wenn sein Geschäft gut ist, keine Sorge mehr, kein Ärger, kein Vergewaltigt und erpresst werden, der staatliche Fachmann prüft, findet das Unternehmen gut und automatisch wird das aufgrund von dargelegten Veränderungen nötige Geld vorgestreckt. Ist das eine Neuregelung, die Erlösung brächte oder nicht? Und wird ein Arier noch so dumm sein, sich diese einfachst durchführbare Sache nur deshalb wieder ausreden zu lassen, nur weil für die Geldleute in solcher Wirtschaftsordnung einfach kein Raum mehr ist und sie entweder werden arbeiten müssen wie alle anderen oder wieder mit alten Hosen hausieren oder endlich zugrunde gehen? Die Staatsbank aber nimmt, wenn die Summen des in Unternehmungen gesteckten Geldes mit dem der ungeheuren Rentnerkapitalien sich halbwegs die Waage halten, schon an dieser Transaktion allein insgesamt jährlich 2% allen im Betriebe befindlichen Geldes ein. Eine Summe, deren ungeheure Höhe wir die Statistiker, aber nur die arischen, da Statistik die Schwindelkunst geworden ist, alles zu beweisen, was der exakte Forscher nur wünschen mag, zu errechnen bitten. Alles Aktienkapital, das mit den großen Dividenden zu Beginn der Umwandlung auch der Staatsbank zufallen wird, soll freilich bald wieder, sobald das betreffende Unternehmen wieder seinen schöpferisch tätigen Chef gefunden hat, automatisch in geliehenes Geld rückverwandelt werden, weshalb denn der Staat auch von dort her im Falle die Mechanisierung in Form der Aktienverteilung nicht aufhört, nur so lange und insofern größere Gewinne erzielt, als eben ein chefloser Betrieb zu bestehen vermag. Bei gewissen Unternehmungen, die keinerlei initiativer Tatkraft und persönlichen Impulses bedürfen, wird allerdings der Staat einziger Besitzer zu sein haben, wie etwa bei Kohlen, Leuchtstoffen und dergleichen schon in ihrer allgemeinen Wichtigkeit zur Verstaatlichung geeigneten Betrieben. Kurz, wo Organisierung, also ein persönlicher Besitzer und Leiter nötig ist, da wird der Staat Aktienanteile in geliehenes Geld rückverwandeln. Wo Mechanisierung möglich und erwünscht ist, wird er als der ohnehin einzige Aktionär das Gesamterträgnis ernten, sodass eben derartige der Mechanisierung zustrebende Industrien den Vorteil, der Allgemeinheit zu gehören, mit sich bringen werden. Weder im Kommunismus hat solche Wirtschaftsordnung das Geringste zu tun, wie man es dem bürgerlichen Menschen gerne einrichten möchte, noch gar mit Kapitalismus, wie man es der Arbeiterschaft von unseren Ideen immer wieder aufzuschwätzen versuchte, jener Arbeiterschaft, die ferne allen wirtschaftlichen Erlebnissen so leicht sich von Schwindlern alles und jegliches auftischen lässt, gar nicht erfassend, dass sie selber heute das gefügige Werkzeug eben jenes Kapitales geworden sind, dass ihre Schwindelführer zu bekämpfen, den Ahnungslosen einzureden, so leichtes Spiel haben. Freilich, für Trust-Magnaten ist in unserer Wirtschaft kein Platz mehr, weil einfach alles, was derart mechanisierbar in der Industrie wäre, dass Wetteifer und persönliche Tatkraft nicht mehr in die Waagschale fielen, automatisch dem Besitze der Allgemeinheit, dem Staatsbetriebe also, anheimfiele. Während aber die Trusts autokratisch Preise nach ihrer Profitgier diktierten, wird der Staatsbetrieb, wo er souverän gebietet, einfach nur so viel herausschlagen, als den aus allen kapitalsbedürftigen Betrieben ihm zuzufallenden 2% entspricht und demnach die der Allgemeinheit allerwichtigsten Dinge, Kohle, Zucker, Salz, Petroleum, elektrische Leucht- und Arbeitskraft und so weiter, derart billig dem Volke zuzuführen imstande sein, dass der allgemeine Wohlstand sich zu ungeahnter Höhe erheben wird.